Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Güzella Jack, je Schilla Jack, ich soll man ja rengin war. Karlar erir, kischler giche, bahar gelir, kischler öter. Güzella Jack, je Schilla Jack, ich soll man ja rengin war.